Schluss. Keine Sorge vor Konfrontation. Auge um Auge, was kümmert sich schon? Doch ich sage dir, Deutschland, rettest du so nicht. Doch ich sage dir, Deutschland, rettest du so nicht. Dich hinter Usernamen, große Worte ohne Verstand. Was ist bloß aus dir geworden? Jeder Ratte reichst du die Hand. Doch ich sage dir, Deutschland rettest du so nicht. Ich sage dir, Deutschland, rettest du so nicht. National und willst frei sein, dabei bist du nur ein Knecht. Auf die Straße traust du dich nicht allein, doch im Internet, da hast du recht. Versteckt in der virtuellen Welt, in deinen Spielen bist du General. Weißt nicht, wie sich eine Frau anfühlt, wartest noch aufs erste Mal. Doch ich sage dir, Deutschland, rettest du so nicht. Doch ich sage dir, Deutschland, rettest du so nicht. Doch ich sage dir, Deutschland, rettest du so nicht. Doch ich sage dir, Deutschland, rettest du.